Kann ich jetzt langsam mal anfangen? Willst du ja machen? 66 Folgen. Hä? Ja, mach. Das ist die 66. Folge. Ja, ich weiß. Dann kannst du ja nicht mal einen Zahlendreher drin haben. Wenn du dir sagst. Doch, 99. Ach so, ja. Wenn du jetzt den falsch rumhältst. Sind wir fertig? Ja. Wir sind fix und fertig, wenn du jetzt weitermachst, René. Nee, er erzählt ja die ganze Zeit. Wenn ihr fertig seid, kann ich losgehen. René fängt jetzt an. Und ich kann gar nichts. Und der zweite Versuch. Action musst du sagen. Und Action. Blog.juba.de. Und jetzt viel Spaß mit euren Lieblingsmoderatoren René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Heute mit dabei der Stefan. Hallöchen. Und der René. Genau. Und eigentlich nennt man ja die Frau zuerst, denn hier sitzt noch jemand. Na, Julia hat ja gesagt, sie ist nur Zaungast. Zaungast, ja, Zuschauer, Publikum. Ich bin Publikum. Aber ich habe immer die Sorge, wenn ich deinen Namen nenne, dass die Leute, die die Sendung noch nicht so lange hören, ja, denken, dass ich Stefan bin. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das zum Nachteil wird. Ja gut, es wäre bei Frau und Mann leichter zu unterscheiden wahrscheinlich. Ich hätte es wahrscheinlich präsentierender sagen müssen. Heute mit dabei Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Und René natürlich. Hallo René. Ja, so hätte man das ja machen können. Gut. Machen wir ihn beim nächsten Mal. Julia liegt jetzt schon wieder unter der Couch vor Lachen. Wieso? Die lacht doch gar nicht. Oh? Ja, wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Warum? Liegt was an? Nö, von der Zahl her ist die 66. 66? Ja, was ist denn mit 66? 66? Es ist eine Schnappzahl. Echt? Route 66? Ja, weißt du, was eine Schnappzahl ist? Eine Schnappzahl? Oder warum sie Schnappzahl... Ja, warum die so heißt, weiß ich nicht, aber natürlich... Weißt du, wie sie in der Mathematik genannt wird? Schnappzahl? Nee. Rep-Digit. Rep-Digit? Ja, also eigentlich, also ich weiß nicht, ob man das Deutsche Englisch ausspricht. Lateinisch wahrscheinlich. Ja. Ja, ich denke mal, also ich würde sagen Rep-Digit. Aber Rap-Digit ist eine Schnappzahl. Ach so, von Digit, alles klar. Ja. Ne? Rap-Digit, ja. Wahrscheinlich von Rap, wiederholende. Repeat. Ja, Rap-Digit, habe ich noch nie gehört vorher. Ich auch nicht. Ja, und wo kommt der Begriff Schnappzahl denn dann her? Julia? Irgendein Alkoholiker. Julia hat sich gemeldet? Nee. Es hat aber Tatsache eventuell wirklich was, es gibt wie immer mehrere Erklärungen, aber eine davon hat wirklich mit Alkohol zu tun. Hm? Denn wenn man... Alkohol getrunken hat, dann sieht man Sachen auch doppelt. Das ist das eine. Ja. Das andere, die andere Herkunft ist, hat auch mit Alkohol zu tun, logisch, deswegen Schnappzahl. Mhm. Und zwar geht es da um Spielregeln, dass wenn man zu einem Punktestand kam, wenn ein Spiel zu einem Punktestand kam, wo zwei Zahlen gleich waren, dann muss man immer irgendwas. Dann gab es halt Schnaps. Oder so. Ne? Oder der musste Schnaps trinken. Mhm. Ich glaube, das waren die zwei Erklärungen, die ich dazu gefunden habe. Ne? Schnapszahlen habe ich mir jetzt hier. Du hast dich ja richtig informiert. Ja. Wolltest du den Hörern da ein bisschen was bieten? Nee, ich wollte ein bisschen Information vermitteln. Ja, finde ich sehr interessant. Ja. Was fällt dir noch zu 66 ein? Ja, du hast ja schon gesagt, Route 66. Ja. Und was ist denn Route 66? Das war eine Ausweichstraße, oder? Nee, die Interstate ist dann die Ausweichstraße. Ach so, ja. Das ist eine Straße. Die Route 66 ist, glaube ich, eine Straße, die komplett einmal quer von Ost nach West durch Amerika führt. Ja. Es gibt ein Navigationssystem, Hersteller, der so heißt. Route 66? Ja. Ja, den guten Namen. Es gibt natürlich noch andere. Ja, 66. Und einer der berühmtesten deutschen Songs fängt mit 66 an. Udo Jürgens. Ja, ist der Deutsche? Ist der Deutsche? Udo Jürgens. Wir gucken alle Julia an, großer Volksmusikfan. Ja, guckt jeden Samstag Florian Silbereisen. Ich glaube, Julia sollte sich einen Laptop schnappen und könnte dann alle Informationen live recherchieren. Ja, und richtig. Stell ja mal, was eigentlich bräuchten wir so jemanden. Ja. So hier wie damals bei Harald Schmidt, der Dingensbummels hier. Der Feuerstein. Nein, der andere. Feuerstein oder andere, ja. Ja. Das wäre, Alter, das könnten wir wirklich mal. Also, wenn jemand da Interesse hat. Kein Problem. Ja. Er sitzt quasi neben uns und hört zu. Und darf im Internet suchen. Und denkt stenografisch an das, was wir gerade reden, nach und tippt im Internet und sucht weitere sinnvolle Informationen. Das wäre dann der Bildungsbeauftragte für unsere Podcast. Das ist eine gute Idee. Sollten wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich aus Deutschland kommt. Udo Jungs, ja, jetzt könnten wir halt. Julia meldet sich freiwillig. Wir machen das gerade mal. Hier. Zum Glück gibt es hier mobile Technik. Du musst dann leider auf meinem Schoß sitzen, dazu, weil das Kabel nicht so lang ist. So habe ich Julia auch kennengelernt. Die anderen sind auch? Die anderen sind auch. Nee, dann würden wir das alles so einsetzen. Das kommt ja drauf an, ne? Ob männlich oder weiblich. Ja. Okay, alles klar. Da werden wir mal gucken, dass wir da jemanden rankriegen für sowas. Ja, also 66. Ja, also so viele Sachen gibt es nicht mit 66. Wir haben es ganz schön weit gebracht, finde ich. Ja, wie viele Minuten haben wir denn da insgesamt schon Podcast gemacht? Wenn man jetzt durchschnittlich eine halbe Stunde denkt. Wir waren ja oft nicht jede drüber. Folge genau, wir wollten eigentlich 20 Minuten, sind aber meist drüber. Ja. Ich weiß nicht. Na, 66 mal 30. Julia? Nee, das hast du Internet. Da brauchst du einen Taschenrechner noch. Ja. Also wir brauchen noch jemanden, der einen Taschenrechner bedient. Ja, mal sehen, wer es zuerst nochmal. 66 mal 30. 1800, Entschuldigung. Naja, gut, und dann noch die 6 Minuten jeweils. Achso, ja, natürlich, dazu. Die kommen noch drauf. Ich würde sagen, ja. circa. Knapp unter 2000 Minuten. Sind in Stunden? Na? Na, rechne aus. Nee, ich weiß es nicht. Na, 1800 Minuten sind durch 60. Ja. 300? 300 oder 30? 30 natürlich. Ja, klar, Stunden? 60 mal 30. Weißt du mal, das hätte man viel einfacher machen können. Wenn es eine halbe Stunde ist, 0,5 mal 60 ist 33. Die Hälfte, 33 Stunden. Ja, 33 Stunden blog.über.de. Oh je. Und passend zu 3 haben wir ja in wenigen Wochen schon das dreijährige Jubiläum. Ja, und wenn ich jetzt die 33 Stunden mal unseren Stundensatz nehme, von 0 Euro, ja. Ja, hat sich also, richtig gelohnt. Ordentlich verdient. Ja. Hat sich richtig gelohnt. Also der ist in Österreich geboren. Sag ich doch, mir war so, als wenn der kein Deutscher ist. Ein Österreicher. Wieder ein Österreicher. Aber seine Mutter kommt aus Schleswig-Holstein. Ah, okay. Daher wahrscheinlich die deutschen Wurzeln. Genau, obwohl die Österreicher ja alle Deutsch sprechen. Das Mausi spricht da auch ein bisschen Deutsch. Genau. Aber da kommen wir, glaube ich, später zu. Da bin ich du gespannt. Du hast dich hierher gekämpft. Das Wetter ist... Ja, es regnet. Es ist Samstagabend. Und es ist sauglatt, hast du gesagt. Es ist jetzt wieder glatt. Ja. Ich habe neulich auch festgestellt, es gibt auf manchen Berliner Straßen nur zwei Möglichkeiten. Entweder man läuft im Schlamm oder man weicht auf die genau daneben liegende Spur aus, die nicht geräumt ist und die ist sauglatt. Richtig, und euer Kopfsteinpflaster und der Beton ist natürlich jetzt auch glatt. Wir haben Kopfsteinpflaster, wir leben doch nicht im Mittelalter. Ich habe hier Kopfsteinpflaster. Siehste. Und ich dachte, ich kann nicht skaten. Um die Ecke rum. Nein, aber man merkt es wirklich, also sobald man hier ins Wohngebiet reinfährt, merkst du am Auto, wie das... Ach, du bist mit Auto da? Das ABS. Ich dachte, du wärst heute wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen. Nein, heute mal nicht. Mit Auto da. Ja. Gut, wir haben ja einige Sachen. Ja. Heute, ja, ich denke, wir haben ein bisschen was zu erzählen. René hat ein bisschen was zu erzählen. Ich habe ein bisschen was erlebt jetzt die letzten 2 Wochen. Ganz große Augen, ja, dann bitte. Leg los. Zeit ist knapp, Zeit ist Geld. Genau, ich habe eine tolle U-Bahn-Story erlebt wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich sie dir schon erzählt habe. Was sind das für Geräusche eigentlich? Das sind Autos, die hier vorbeifahren, wo der Keilriemen quietschende Geräusche von sich gibt. Aber ich habe jetzt keine Lust, aus dem Fenster raus dem Autofahrer mitzuteilen, dass ein Keilriemen quietscht. Das wurde schon selber feststellen. Ja, und zwar... U-Bahn-Story. Genau, eine U-Bahn-Story. Bei mir steigt morgens immer, oder manchmal, eine Blinde ein mit ihrem blinden Führhund. Ich habe nämlich herausgefunden, das heißt gar nicht Blindenhund, das heißt blinden Führhund. Ja. Und setzte sich halt auf einen Sitzplatz und der Hund legte sich so quer in Gang, wo ich so dachte, da liegst du ja nicht sehr günstig. So ein Hund kostet ja auch ein bisschen was, ne? Da kommen wir auch noch gleich zu. Und auf jeden Fall dachte ich dann aber, nee, die Menschen haben ja Augen im Kopf, dem Hund wird schon nichts passieren. Und genau, also sie ist eingestiegen, Frau, und nächste Station geht die Tür auf, ein junger Mann kommt rein und tritt komplett in den Hund. Echt? Ja. Und dann gab es einen Schrei. Der Hund brüllte. Ja. Und die Blinde, sie guckte natürlich auch so um sich. Ja, ja, die hat natürlich auch einen Schreck bekommen. Und hielt dann nur ihren Hund fest und guckte irgendwo hin, weil sie nicht mitgekriegt hat, wo derjenige dann hin ist. Und sagte nur, können Sie nicht aufpassen? Und da sagte ihr gegenüber sitzende Frau, ja, der junge Mann ist auch blind. Echt? Ja. Das ist natürlich ein krasser Zufall. Da ist ein Blinder in einen blinden Hund reingelaufen, also einen blinden für Hund reingelaufen. Aber der zweite Blinde hatte keinen Hund. Nee, der hatte keinen Hund gehabt. Der hat nicht mal wahrscheinlich gehabt. Nicht so blind, ja. Nein, aber er hatte die drei Kunden. Der hatte irgendwie die ganze Brust mit Ansteckern voll, mhm. Mit den verschiedensten Blindenzeichen. Also ich weiß nicht, ob man ja. so eine Stufung da gibt. Es ist ziemlich makaber, weil ich glaube, die Blinde mit dem Hund hätte ja auch denken können, die verarscht ihn. Ja, das könnte natürlich auch sein. Das ist wie mit dem Stotterer, der Witz mit dem Stotterer. Echt? Erzähl mal. Kennst du nicht? Nee. Na, pass auf, ein Bahnabteil. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ein Bahnabteil. Ja. Und da kommt ein Stotterer rein und sagt so, kann mir mal jemand sagen, wie spät es ist? Und keiner sagt irgendwas, dann geht er wieder raus. Und als der halt raus aus dem Abteil, sagt die eine Frau zum jungen Mann, hä, sie haben doch eine Uhr, warum haben sie ihm nicht gesagt, wie spät es ist? Und dann sagt der, dann denkst du, ich will eins auf die Fresse haben? Ah, ja. Na toll. Okay, ja. Der war total alt, aber du wolltest ja unbedingt hören. Der war alt. Ich hätte ihn freiwillig nicht erzählt. Ja. Aber zurück zu der Blindenangelegenheit, also war schon wirklich ein extremer Zufall, ja. Dem Hund ist auch nichts passiert. Und weißt du, was so ein Blindenhund kostet? Nein. Der kostet zwischen 18 und 20.000 Euro. Und wo kriegt man den? Wahrscheinlich gibt es da entsprechende Verkaufsstellen. Über irgendwelche Behörden wahrscheinlich nee, kann man vermitteln. Ich glaube, ja, also es ist wohl so, der muss auch erst eine Ausbildung machen. Vielleicht kann man auch seinen eigenen Hund da mitnehmen. Also die Ausbildung kostet wohl so um die 20.000 Euro. Oder man kriegt den nicht sofort, sondern muss erstmal bestimmt ein paar Wochen zusammen mit dem irgendwie trainieren. Den zahlt sogar die Krankenkasse. Echt? Ja, ist klar. Aber nur bei bestimmten Fällen. Also ich hab gelesen, es gab einen Streitfall in Bayern. Also hat die AOK gesagt, von vornherein, nee, ist nicht notwendig. Ist Luxus. Oder so. Na? Ja. Es gibt ja auch Alternativen zum Blindenhund. Es gibt wohl elektronische Blindenstöcke. Die kosten um die 10.000 Euro. Ja. Aber man sagt auch schon, das ist zwar preiswerter, aber letztlich ist so ein Hund so schon was anderes, als wenn du halt so ein elektronisches Hilfsmittel hast. Ja. Oder den ganz normalen Blindenstock, der kostet so zwischen 15 und 20 Euro. Mhm. Jetzt weißt du ja, warum auf den Straßen immer die entsprechenden Markierungen sind. Und auf den Bahnen. Ich weiß es ja. Also viele wissen vielleicht jetzt gar nicht, wovon du redest. Und zwar diese gerillten so weißen Steine, man muss mal drauf achten, an Ampeln und an Übergängen sind immer gerillte Steine. Und die sind nämlich, haben sie in der hellen Mitte hier in Berlin falsch rum reingebaut. Die sind nämlich so, dass sie quer senkrecht zur Straße stehen. Wenn du mit dem Stock rüberfährst, dafür sind die nämlich da, macht es und dann weiß der Blinde mit seinem Blindenstock, wenn er damit rüberfährt, alles klar. Wenn die aber mit der Straße gehen, ne? Dann merkt der Blinde doch gar nicht, wenn er mit dem Stock darüber geht, dass da sind. Und die hatten es falsch rum eingebaut gehabt. Und haben sie jetzt nochmal korrigiert? Ich weiß nicht, ob sie es korrigiert haben. Ich habe es nur von jemandem gehört, der in der Mitte mitgebaut hat. Mhm. Ja. Ja, interessant. Der korrigiert ist es, der ist keine mehr. Die sind jetzt nicht zur Straße. Also viele wissen es gar nicht, dass da diese Steine, also man muss wirklich mal, guckt einfach beim nächsten Mal drauf. An den Straßen sind meist weiße, bestimmt, ich weiß nicht, was sind das, so ein halbes, so geriffelt, nee, so 30, genau, geriffelte, mit senkrechten Riffeln versehene Steine. Ja. Und als Fußgänger an der Ampel braucht man nur drücken, wenn steht, bitte drücken. Genau, es gibt nämlich, und ich sehe es auch bestimmt in 90% der Fälle, wenn ich an einer Ampel stehe, drücken die Leute alle auf den blinden Knopf, genau. Wo ich immer denke, entweder mögen sie dieses klickende Geräusch, weil dafür ist es letztendlich da, dass das Klacken dann. Genau, ich glaube, das ist sehr gut nach. Und da gibt es noch diesen fiesen Gag, ne? Es ist blöd, dass so über Randgruppen immer so viele Witze gibt. Ja. Ne? Wo ich glaube, ein Sketch im Fernsehen, wo ein Typ an der Ampel steht und genau dieses Geräusch macht und dann halt neben ihm auch ein Blinder und dann auch. Ne? Wobei ich glaube, das kann man gar nicht nachmachen, ne? Weil das manchmal so ein extremes Geräusch ist. Ja. Mal richtig aber laut. Was ich nicht verstehe, die Knöpfe sind an den Ampeln. Unten an. Ja, die sind ja unten da. Da sind die Leute ja immer ganz stolz drauf. Es gibt ja zwei Typen von blinden Knopfdrückern. Mhm. Einmal die auf den Blinden, der vorne abgebildet ist, draufdrücken. Die drei Punkte. Obwohl das gar kein Knopf ist. Mhm. Ne? Und dann gibt es die sich sagen, ich habe das schon rausgefunden, dass der Knopf unter, also für alle, die jetzt immer noch vorne auf das Männchen drücken, es gibt diese alten, die haben das wirklich vorne, aber die neuen Drücker sind wirklich unter. Von unten muss man drücken, da ist ein Knopf drin. Also ich benutze die ja selber nicht. Aber warum klickt das nicht generell? Wie? Oder warum macht das nicht immer so? Warum gibt es da einen Knopf zu? Kann es nicht generell das Geräusch machen? Nein, weil es würde stören, glaube ich. Ja? Würden die Vögel wahrscheinlich total mit Schucke machen. Dann würden die Vögel auf den Bäumen sitzen. Nee, stell mal vor, du wohnst neben einer Ampel. Vor deinem Haus ist eine Ampel. Würdest du ja nur noch das Geräusch machen. Da gewöhnt man sich irgendwann dran. Ja, aber ich weiß zumindest keine andere Erklärung, warum das so tun sollte. Ja. Das ist vielleicht für die Statistik. Dann wissen sie, okay, hier laufen täglich 3 Blinde. Genau, das wird alles gelockt. Ja. So ungefähr. Ja, so viel zum Thema. Nee, aber ich glaube, es hat auch den Grund, dass, wenn ein Blinder drückt, dass die Ampel vielleicht anders geschaltet ist. Dass sie länger grün bleibt. Könnte ich mir vorstellen. Sind Blinde denn genauso schnell wie normale Fußgänger? Die sind ja nur blind, die haben ja nicht mehr die Füße. Und das hat damit nichts zu tun. Ja, die laufen vorsichtig. Könnte ich mir vorstellen. Ha. Ja, wie auch immer. Aber egal, wir ziehen das Thema jetzt gerade in die Länge. Genau. Aber wir können beim Hund gern bleiben. Ich habe nämlich neulich auch was Interessantes im Fernsehen gesehen. Ah. Eine Reportage, da ging es um Hunde. Ja. Und da ging es um Hundezucht. Und da war eine ältere Dame, ich schätze sie an die 70, die hat weiße Spitze gezüchtet. Die kriegt man übrigens schon für 150 Euro. Oh, weiße Spitze. Oh. Und die hat sich... Die hat halt dem Kamerateam dann so gezeigt, wie sie das mit der Zucht macht. Da ging sie in ihre kleine Küche, wo das Spitzweibchen schon hin und her dackelte, läufig, ne? Hin und her dackelte. Ja, sie ja, spitzte hin und her, das Weibchen. Mhm. Das war total spitz gewesen schon. Und dann kam sie mit dem Kerl unterm Arm halt rein und setzte den mit, dass sie sich erstmal beschnuppern können. Ne? Und dann stellte sie fest, dass die beiden sich mögen. Und dann sagte sie zum Fernsehteam, so, jetzt setze ich mich hier auf den Boden. Und sie setzte sich, die alte Frau, auf den Boden ihrer Küche, Beine ausgestreckt nach vorne, nahm das Weibchen über den Schoß, hielt den Schwanz nach oben und dann ist er raufgehüpft. Und dann hat sie unter dieses Hundepärchen gegriffen und muss mit der Hand die entsprechende... Ich ahne, was kommt. Und zwar in die Einführungsphase gegangen sein. Ja. Und als er dann drin war, also sie guckte dann mal ganz so konzentriert, wie es ist, wenn die Augen nach oben rollen, wenn man konzentriert ist. Und dann sagte sie, so, jetzt ist er drin und fasste den Hund von hinten an den Hintern und drückte ihn dann halt ran. Jetzt muss ich aufpassen, dass er nicht wieder rausrutscht. Also. Sie korpulierte also die beiden Hunde. Und das fand ich schon, es war ein, eine Co-Korpulation. Ja, genau. Eine Co-Korpulation. Ja, es war, also ich fand es... amüsant. Echt bizarr, ja, diese Situation, dass diese alte Frau mit den zwei komponierenden Hunden... Das war auf welchem Sinn? Das war Spiegel auf dem Kanal Spiegel TV. Ja. Und das war eine Spiegel TV Reportage gewesen. Ah. Ja. Und als die Spitze dann so ineinander stecken, ließ sie die irgendwann los und erzählte, dass die dann ineinander verkeilt sind und die kamen nicht mehr voneinander los. Und die standen Tatsache, die beiden Hunde... Hintern an Hintern, die sahen aus, als wenn die am Hintern zusammengewachsen sind, weil er kam nicht mehr weg. Also bei Spitzartigen und bei Füchsen ist das wohl so, oder bei hundartigen Füchsen, keine Ahnung. Die sind dann, hängen halt ineinander fest. Und das löste sich dann nach einer Weile. Und um es noch eklig zu machen, der Hund leckte dann alles, was daneben gegangen ist. Ich trinke mal säuberlich. Trink mal einen Schluck. Ja, genau. Hundegeschichten. Nee. Interessant, ne, was so in der Hundewelt los ist. Ja, interessant, was du so guckst. Ja, ne, ich denke mal, Spiegel TV, da sind ganz interessante Sachen und dann, wenn dann sowas kommt, na, dann... Dann schaltest du garantiert nicht um. Da bin ich nicht so selektiv, da lasse ich dann laufen. Ja, naja, so ist das. Außerdem wollte ich ja wissen, wie es ausgeht, als sie mit ihren Hunden in der Küche auf dem Boden saß. Ja. Ich hätte es unglaublich. Egal. Was hättest du da als Reporter gedacht? Ja, ich hätte mich wahrscheinlich in die Hosen gemacht. Ja. Vor Lachen. Gut, dass du es noch gesagt hast. Ja. Okay. Ja. Stefan, dann erzähl doch mal, was du Tolles erlebt hast. Du bist ja bestimmt durch die Weiten des Internets gesurft und hast irgendwelche tollen Informationen gefunden. Tolle Informationen? Ich weiß nicht, ob du tolle Informationen gefunden hast. Na, es gibt jetzt eine Meldung, die mit einem Mythos sozusagen, wie sagt man das? Versehen ist. Naja, es gibt doch diesen Mythos, du kennst es doch, du willst deinen Rechner verkaufen. Ja, und, das ist doch kein Mythos. Was machst du mit deiner Festplatte dann? Die würde ich wahrscheinlich ausbauen und nicht verkaufen, nach dem, was man so im Internet gehört. Was ist, wenn du deine Festplatte verkaufen willst? Ja, dann würde ich sie wahrscheinlich vorher formatieren und würde denken, das reicht, aber ich weiß ja, dass es nicht reicht. Ich bin ja, genau damit macht gerade eine Studie Schluss, weil es reicht vollkommen, wenn du den einmal einmal die Daten überschreitet. Ach, das stimmt jetzt doch nicht? Genau, das hat nämlich irgendein, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, habe ich leider nicht notiert, der hat jetzt, den hat es interessiert und der hat jetzt eine Studie gemacht und dabei kam heraus, dass es egal ist, wie alt die Festplatte ist. Man kann sie einfach formatieren und dann es, ist alles weg. Es reicht, wenn du die Daten sozusagen einmal überschreibst. Ach, überschreiben, das heißt, du formatierst sie und müsstest dann was Neues aufmachen. Nein, formatieren reicht dann eigentlich. Ach so. Beziehungsweise es reicht auch, die Datei zu löschen. Aber die Medien erzählen uns doch was völlig anderes. Ja, und da kommen wir ja gleich noch zu. Und wenn du das im Prinzip einmal machst, dann hast du die Chance von nahezu 0%, dass du das wiederherstellen kannst. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, die deine Chancen auf 56% erhöhen, wenn du nämlich genau weißt, an welcher Position ein bestimmtes Bit zu setzen ist. Aha. Dann kannst du unter Umständen die gesamte Platte wiederherstellen. Aha. Ja, das fand ich sehr interessant. Aber ich denke, überschreiben würde da Sinn machen. Ja, aber man sagt ja immer so, 3-4 Mal muss man die Daten überschreiben. So kennt man es ja eigentlich. Aber das ist eigentlich totaler Quatsch. Das ändert gar nichts dran. Ja, und jetzt zu dem, was du gesagt hast. Natürlich gibt es jede Menge Softwarehersteller, die Software anbieten, um die Platten sauber zu löschen, aber das ist laut dieser Studie dann natürlich alles Quatsch. Was macht die Software dann? Die liest wahrscheinlich jedes einzelne Byte der Platte ein und guckt sich das mal an. Und dann die macht auch nichts anderes, als sie sich 3-4 Mal formatieren. Ich hätte ja gedacht, man spielt einfach was Neues drauf. Weißt du, machst eine Software, die jedes Byte auf der Festplatte überschreibt mit irgendeinem... Ja, natürlich. Aber letztendlich kommt man nur in diese Versuchung, wenn man, oder in die Überlegung, wenn man jetzt eine Festplatte wahrscheinlich verkaufen will. Ja. Dann macht man sich ja doch Gedanken, was hat man jetzt, hat man da sensible Daten drauf oder nicht. Und es stand auch in dem Bericht, das fand ich auch sehr interessant, und das stimmt ja auch, wenn man jetzt gewisse Dokumente drauf hat und die jetzt nur löschen will, darf man natürlich nicht vergessen, dass diese auch in verschiedenen Varianten an verschiedenen Orten auf der Festplatte liegen. Ach so, zum Beispiel in temporären Ordnern. Ja. Na? Also da muss man dann vorsichtig sein. Das wäre ja was für Stasi-Beamte gewesen. Für den Bundestrojaner. Ja, ich habe mich neulich auch interessante Sachen gesehen zu Stasi. Aha. Wenn du nicht kurz dein Thema zu Ende bringen willst. Ja, das war eigentlich das, was mich interessiert hatte. Ich hatte nicht bei der Stasi, ich hatte den hier einen Bericht über die Stasi und da hatten sie gesagt, dass. Spiegel TV. Auch bei Spiegel TV, genau. Und da haben sie gesagt, dass sie im Jahr 150.000 Seiten Abhörprotokolle durcharbeiten. Nee. Erstellt haben. Erstellt? Telefonabhörprotokolle. Achso, die Stasi sind jetzt. Hm? Ja, die Stasi, genau. Mhm. Überleg mal, das sind. Ja, was ist 150.000 durch 12? Bitte? 150.000 durch 12. Was recherchierst du denn da? Du surfst auf deiner eigenen Internetseite. Ja. Du surfst auf ihrer eigenen Internetseite. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die stören. Ja. Ja, also 150.000, egal, das ist eine ganze Menge. Mhm. Ne? Da muss er früher beim Telefonieren immer die Komma mit angesagt haben. Das wäre günstig gewesen. Ach so, ja, damit die gleich richtig das auch mitschreiben. Ja. Das wäre es gewesen. Es erinnert mich so an den einen Film, wie hieß denn der mit. Wie heißt die? Anna-Maria Mühl? Ulrich Mühl? Ich kenne. Der Oscar-Film da, der den Oscar gekriegt hat, der Deutsche. Der kam. Das Leben der anderen heißt es, glaube ich, ne? Aha, kenn ich. Da ging es ja auch um so eine Story. Solltest du ihm angucken, fand ich sehr interessant. Ja. Ging es auch um die Stasi. Die Stasi, ja. Die haben ja übrigens, war da auch ganz interessant, die haben ja auch versucht, den Staatsfeind so ein bisschen zu theorisieren, ne? Und die haben zum Beispiel dann, die haben sich immer so Sachen ausgedacht, mussten die dann zu Protokoll geben, was sie halt, wie sie demjenigen schaden wollen, und dann wurde es abgenickt oder nicht. Also da waren so Sachen bei, wie da wollten sie halt einem die Radmuttern abschrauben, dass der einen Unfall macht. Mhm. Das wurde wohl aber abgelehnt, weil sie gesagt haben, da können noch andere Leute zu Schaden kommen, Unschuldige. Ist ja schon mal für eine Einrichtung, die sogar Leute hingerichtet hat, haben sie auch gezeigt. Also die haben wohl Tatsache irgendwie so, wie heißt es, wo Tote verbrannt werden, Julia? Krematorium. Du machst deinen Job schon echt. Ja, also, ich bin begeistert. Leute, die bist engagiert. Wurden Krematorien halt wirklich angemietet, da mussten alle Mitarbeiter raus und dann wurden da eben Unbekannte verbrannt, wo man eben gesagt hat, darf keiner. Genau, und das wurde aus Hinrichtungen. Und da ist es doch schon ganz schön gut, wenn die sagen, nee, da können Unschuldige sterben. Ja, man könnte jetzt natürlich ironischerweise sagen, es war nicht alles schlecht. Das fand ich das ist etwas unpassend. Nee, und worauf wollte ich eigentlich jetzt gerade hinaus? Ich habe Abhörprotokoll, habe ich gesagt. Jetzt habe ich dich dann so. Jetzt hast du mich total durcheinander. Aber wir müssen erstmal Musik machen. Ja, ich dachte, vielleicht kann ich den Gedanken noch zu Ende bringen, dass wir nach der Werbung über was anderes reden können. Hast du gerade Werbung gesagt? Ich sag immer, ja, es ist eine Werbepause. Ja, wenn du ja vom Fernsehen kommst. Das ist bei Harald Schmidt auch Werbepause. Ja. Nee, ist nicht mehr. Ja doch, sagt er aber auch immer. Nee, sagt er nicht mehr. Nee? Nee. Ist ja eh bald vorbei. Lass mich mal meinen Stasi-Gedanken senden. Ach genau, und die eine andere Sache, die halt durchgekommen ist, war gewesen, da wollten sie einem Staatsfeind, in Anführungszeichen, die haben sie mal die Ventile rausgeschraubt an seinem Fahrrad, um seine Mobilität einzuschränken. Überleg mal, dann kommen da wahrscheinlich hochgradige Stasi-Offiziere, die sich hinterm Gebüsch verstecken und dann dem der Zielperson die Ventile abgeschraubt haben. Sind so Kleinkinderstreiche. Ja. Wahrscheinlich ist es auch so angekommen. Okay, da mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. Dann würde ich sagen, Musik ab. Ja, wir wissen diesmal gar nicht, was kommt. Julia, was läuft denn für ein Lied? Na, eigentlich müsste jetzt Udo Jürgens kommen. Steht auf eurer Seite ja nicht da. Doch, das steht in den Shownotes. Er heißt irgendwas aus dem PodSafe Music Network, also mivio.com. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden irgendein tolles Lied raussuchen und werden das dann jetzt hören. Genau, wir sind gleich wieder. This is not about you. This is all about me. And if any will wait to forget what I'd seen and consider it all just a horrible dream, I go back to a day when the slate was still clean. I can't come to your show. Ja, wir sind zurück. Wir sitzen immer noch hier. Wolltest du vorher noch was mit mir besprechen? Nein, eigentlich nicht. Es klang so, als wenn ich jetzt zu früh schon... Wir haben uns noch nicht zusammen. Gut, ja, wir schweigen uns in der Pause mal an. Ja, wir hören uns zwei Wochen nicht und reden dann eine halbe Stunde lang. Wir reden dann nur, und wenn die Sendung vorbei ist, reden wir auch keinen Bock mehr. Nee, ich gehe dann und dann was. Ich möchte das Stasi-Thema nochmal ganz kurz aufgreifen. Ja. Ich habe mich bei Twitter angemeldet. Habe ich gesehen. Ja. Im Prinzip auch so ein Stasi-Werkzeug. Ne? Also ich bin jetzt voll zu beobachten. Ja. Ich habe diesen Zwang, immer reinzuschreiben, wenn ich was mache. Das heißt, meine Toilettengänge werden alle dokumentiert auf Twitter. Protokolliert. Und die Adresse ist... Nimmst du den Rechner mit auf Toilette? Ich habe dich noch nie gesehen. Nein, ich schreibe es ja rein, bevor ich auf die Toilette gehe. Ich schreibe ja nicht... Nein, aber ich sehe nicht, dass du schreibst, bevor du auf Toilette gehst. Jetzt, Mensch, ich wollte es gerade interessant machen und jetzt die Internetadresse sagen, dass die alle sagen... Kaputt. Boah, cool, das möchte ich unbedingt lesen. Du wirst bestimmt nicht wissen, wann du auf Toilette gehst. Ja, weißt du. Schreibst du ja dann auch Details dazu? Ja, so groß. Genau. Julia macht ja alles kaputt jetzt. Heute, ich sage jetzt nichts weiter dazu. Heute gab es Hackepeter. Nee, außer die Adresse möchte ich mal kurz sagen. Und zwar, ich hoffe, ihr habt alle was zu schreiben, Mike. Ja. www.twitter.com/s6523. Ja, da könnt ihr also, das ist jetzt mal mein testweise Twitter-Account. Ja. Ist peinlich, war, wenn man keine Freunde hat, dass man jetzt schon hier ansagen muss. Damit man mal ein paar Leute hat, die darauf gucken. Ich habe übrigens wirklich mal früher, vor langer, langer Zeit, als ich meine erste Internetseite hatte, ich überlege gerade, das war, da habe ich gerade mit dem Fernsehen angefangen, das muss irgendwie, war das 95, 97, irgend sowas. Habe ich Zettel ausgedruckt, Leo und Stefan winken sich hier, weil Leo gerade auf dem Toilettengang war. Leo, ich twitter das mal eben. Nee. Kannst du nicht Deutsch reden? Sag das bitte nochmal auf Deutsch. Ich twitter das mal eben im Internet. Ja, und zwar hatte ich meine Internetadresse auf Zettel gedruckt, auf ganz viele, und habe diese Zettel verteilt. In Computerzeitungen gesteckt, bin also ins Zeitungskiosk gegangen, in meinem jugendlichen Leichtsinn, und habe Computerzeitungen, wo ich sage, die Leute könnte ich mir als Besucher vorstellen, habe ich die Zeitung aufgemacht und meinen Zettel reingemacht in ganz viele Zeitungen und habe es wirklich auch in Briefkästen verteilt. Nicht schlecht. Ja. Das wäre doch mal eine Werbeaktion für den Blog. Ja, das ist doch Das ist eine Kinderaktion. Das machen wir mal in der nächsten Folge. Wir klingeln bei Leuten und verteilen einfach so eine Zettel im Briefkasten. So ohne Sinn. Ja. Das können wir mal machen, ja. Obwohl, das kannst du machen, René. Da musst du mich ja nicht dabei. Also www.twitter.com/S6523. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Gut. Wir schreiben das aber nicht in die Shownotes. Ja, nee, das wird nicht verlinkt. Das wird so. Genau. Und man muss nicht bei Twitter angemeldet sein. Man kann auch den RSS-Feed abonnieren. Guck an. Ja, genau. Sehr schön. Ja, ich überlege, anderes Thema, aber wir können gleich bei Internet vielleicht bleiben. Ja. Basic Thinking, sagt ihr was? Ja. Teuer, verkauft, versteigert. Ja, für Leute, die es nicht kennen, ist ein deutscher Blogger. Ist der ist sogar Berliner, möchte ich meinen. Ich glaube ja. Robert Basic. Aha. Seines Zeichen, glaube ich, sogar kroatischer Berliner. Hat er jetzt seinen Blog verkauft? Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Keine Zeit mehr, oder? Damit eine Menge Aufmerksamkeit erzeugt. Ja. Nicht nur in den nicht nur im Internet, sondern auch in den alten Medien, wie Fernsehen und Zeitung. Werden sicherlich einige Berichte auch demnächst im Fernsehen laufen. Und er hat seinen Blog bei eBay verkauft. Mhm. Weißt du die Verkaufssumme? Nein. Soll ich sie verraten? Ziemlich viel war es. Ja, ich sag mal, wenn man 30.000 Euro im Jahr an Werbung macht, Werbegelder, dann sind 46.000 Euro 2 oder 9. Ja, irgendwas um die 6, also mehr als 46.000 Euro hat er bekommen. Guck an. Ja. Naja. Ich frage mich, was der Käufer damit machen wird. Man sagt ja, man da möchte es im Sinne von Robert Basic weiterführen. Ja. Da hat er jetzt ja keinen Einfluss mehr. Ja, fand ich thematisch, also die waren immer recht lang, die Beiträge. Thematisch, ja, ist halt so aktuelles Zeitgeschehen, Internetzeug gewesen. Nicht so wie wir. Hm. Vielleicht sollten wir jetzt auch verkaufen. Es gibt Leute, die kaufen Blogs. Ah, wer kauft unseren Blog? Vor allem wie viel? Lohnt sich. Es wird wahrscheinlich gar keiner bieten, weil die sich sagen, so viel Geld haben wir sowieso nicht. Hm. Das kann auch sein. Wir sind ja unbezahlbar. Ja. Das ist es halt, ne? Genau, lass uns den Blog behalten einfach. Ja, erstmal noch, ja. Aber Angebote können natürlich gerne an uns geschickt werden. Ja, und da können wir ja mal die Kontaktmöglichkeiten nennen. Kannst du machen. Okay, also, wer unseren Blog haben will, schreibt eine E-Mail an blog@jumer.de oder, um es einfach zu machen, nutzt einfach das Kontaktformular im Blog, wie es auch andere tun. Einfach die Summe eingeben. Genau, und euren Namen hinschreiben oder die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten, wenn ihr uns persönlich die Summe sagen wollt, dann ruft an unter Berlin 030 202 368 03. Genau. Sehr schön. Und die Zahl vor dem Komma sollte bitte mehr als fünfstellig sein. Nee, ach, wollen wir nicht so. Wir sind ja nicht so. Ja, genau. Ja. Denkt euch was Schönes aus. Ja, wir hatten aber auch schon Reaktionen gehabt, jetzt nicht, was den Verkauf unseres Blogs angeht. Aha. Jetzt geht bald das Gerücht um, dass wir ihn verkaufen. Nein, da müssen wir in der nächsten Folge dann... Genau, wir revidieren das in der nächsten Folge. Genau. Alles klar. Ja, es gab Kommentare. Ach ja? Genau. Wir haben eine Stalkerin. Eine Stalkerin? Oh ja. Julia hat jetzt ganz große Augen gerade. Ja, Julia, kannst du mal bitte recherchieren, was Stalker heißt, wo das herkommt? Kommt das vom Walken? Hinterherlaufen. Walker Stalken. Und Starwalken. Starwalken, das ist es doch. Ja. Ein Starwalker. Ja, ich bin doch schon. Einfach dabei. Wikipedia und Stalker eingeben. Ich dachte, Julia weiß das nicht. Ja. Wir haben eine Stalkerin. Und zwar, du bist da näher dran an der Geschichte. Ich bin da näher dran. Naja, wir wollen das mal nicht so ausbreiten. Auf jeden Fall. Also die Kommentare wirst du uns aber doch wohl vorlesen, oder? Die habe ich ja nicht bei. Du hast nicht bei? Nein, auf jeden Fall ging es um die Berichte von Sarah aus Amerika. Und ja, da gab es wohl einen Fan, einen weiblichen Fan. Dem Namen nach zu urteilen, ja. Ja, genau. Und ja, die wollte unbedingt mehr Fotos von der brasilianischen Freundin von Sarah. Nina, oder wie heißt sie? Nina heißt sie, genau. Ja. Die brasilianische Freundin. Ja. Aber das geht natürlich nicht. Und die hat einen Kommentar geschrieben, den hast du gekürzt. Und zwar hast du den um die Stelle gekürzt, wo sie sagt, sie möchte unbedingt mehr Fotos sehen. Genau, weil sie so aussieht. Ja, weil sie so... Also toll. Sie hat so super. Sie hat ein anderes Wort für toll genommen. Ja. So ein geiles Wort für toll genommen. Ja, genau, so ungefähr. Ja, ja. Und naja, das machen wir natürlich nicht. Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Genau, es kam nämlich dann noch ein Kommentar. Da hat sie sich quasi gewundert, warum die Kommentare dann verschwinden von ihr. Ja, der war so lang. Der war einfach zu lang. Und hat sozusagen nochmal ihren Wunsch nochmal geäußert. Unterstrichen, genau. Aber da war so lange nicht vorbei, die Geschichte. Da war sie noch lange nicht vorbei, die Geschichte. Nein, dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben. Es gab noch ein dritter Kommentar, oder? Waren es drei? Nein, es waren doch nur zwei. Doch, das sind zwei Kommentare. Ach stimmt, ja, du hast recht, genau. Da kommt noch ein zweite Kommentar, genau. Und den haben wir dann auch gelöscht, ne? Und dann kam noch ein dritter, da sie das total fies findet. Aber dass sie keine Bilder von Nina jetzt zugeschickt hat. Und dann schrieb sie auch nochmal, wenn noch Bilder da sind, dass sie noch bitte reingestellt werden sollen. Ja, genau. Hm. Ja. Aber, naja. Ich habe ihr dann eine E-Mail geschrieben und ihr das erklärt und seitdem war sie nicht mehr gehört. Jetzt sollst du Fotos von dir schicken. Ich habe ein Foto von dir mit dran gemacht. Und deswegen hast du nichts mehr von ihr gehört. Nein, aber egal, also... Ja, hättest du geschrieben, genau, Nina ohne Masken. Sowas gibt's halt nicht, nein. Ja. Das machen wir nicht. Und was gab es noch für Kommentare? Ja, ein Kommentar, der wahrscheinlich möglicherweise nicht verstanden wurde, für den Beitrag mit dem Stylophon. Ja. Da gab es ein Video. Genau, da war ein Video verlinkt. Und der Kommentar, der sich auf das Video bezog von Marc, war ja gewesen, ob ich jetzt Kraftwerk-Fan bin. Hm. Weil die auch mal so Musik damit gemacht haben, oder? Ja, aber der Hintergrund war der gewesen, weil auf dem Video ist zu sehen, wie jemand mit einem Stylophon und einem IPC, also hier IPC, ja. Der E-PC. Schon wieder Stotterer-Witze, wenn ich genau, dass der das gespielt hat. Ja. Und deswegen hat er nur, weil ich ein E-PC und ein Stylophon habe, hat er das halt auf mich bezogen. Also. Das war der Hintergrund. Ja. Ich habe es auch erst nicht verstanden. Aber ich habe mir das Video angeguckt verstanden. Und dann habe ich es verstanden. Für alle, die das Video nicht angeguckt haben, die wissen jetzt, warum ich wohl eventuell Kraftwerk-Fan bin. Aber das Video ist nicht von mir. Okay. Ich finde Kraftwerk auch nicht so toll, muss ich sagen. Ich kenne es vom Namen. Ja, das ist so elektronische Musik. Maite hat sich ja auch geäußert, die fand ja die Geräusche aus dem Stylophon auch nicht so toll, aber... Aber wenn es eine wissen muss, dann ja wohl Maite, ne? Ja, weil aber es ist ein elektronisches Instrument, musikalisches, das ist halt ein Synthesizer. Das ist, andere Leute sagen, eine Trommel hört sich scheiße an. Ne? Ist halt Geschmackssache. Ist halt Geschmackssache. Cool. Übrigens, ich habe noch keine Angebote als Schlagzeuger bekommen. Ja. Ich bin sehr traurig. Denk mal drüber nach. Warum nicht? Ich habe auch diese Woche keine Zeit zum Üben gehabt. Es kamen ganz viele, aber die habe ich denen nicht weitergeleitet. Ja. Ich habe zurückgeschrieben, geht nicht. Ist schon in einer anderen Band. Ja. Genau. Ja, hattest du noch eine andere News? Naja, wenn du die hören willst. Na, los, komm, erzähl. Echt? Ich will sie nicht hören, aber ich glaube... Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Festplatten und da habe ich noch eine super zweite Meldung gefunden. Eine aktuelle und zwar... Hast du eine Seagate-Festplatte? Habe ich tatsächlich... Warte mal, ich habe eine Seagate-Kiste neulich hier gesehen. Und zwar... Warum haben wir eine Seagate-Kiste? Wir haben eine 300 GB Seagate-Festplatte. Hast du eine Festplatte vom Typ Barracuda? Barracuda. Das weiß ich nicht. Nein, bestimmt nicht, weil das sind neuere Platten. Und stell dir vor, du hast eine 1 Terabyte-Festplatte. Nee, habe ich sowieso nicht. Und die will er nicht mehr. Ich habe heute gerade auf einem Windows Vista Rechner mit einer 1 Terabyte Festplatte habe ich gerade Windows Vista eingerichtet. Genau, und das Krasse ist, dass wirklich alle Typen dieser Serie, die bis Dezember 2008 ausgeliefert wurden, schlagartig den Dienst verweigern. Aha. Und jetzt überlege ich gerade, 1 Terabyte, wenn die schön voll ist und dann will die nicht mehr, dann stehst du ja wirklich da. Sind die verbaut auch oder sind die in Rechnern verbaut? Ich meine, kann es sein, dass man einen Rechner gekauft hat, in dem eine 1 Terabyte hatte? Das weiß ich gar nicht mal. Das weiß ich gar nicht mal. Auf jeden Fall soll in den nächsten Tagen, möglicherweise wenn der Podcast erscheint, ist es schon soweit, ein Firmware-Update rauskommen für diese Festplatten. Aha. Und man kann nur hoffen, dass seine Platte wenigstens noch anfährt beim Hochfahren. Ja. Denn dann hat man noch die Chance, über ein Firmware-Update die Daten zu retten. Gibt es da einen Auslöser, der die Platte dazu bringt, nicht mehr zu reagieren? Das wurde nicht gesagt. Ein Fehler in der Firmware. Das ist Zufallsprinzip. Also es könnte sein, die wird ja nicht sofort beim Anstecken schon nicht mehr arbeiten. Nein, das passiert dann einfach irgendwann. Ja, irgendwann, also einfach irgendwann. Ja. Ja, und was ich aber interessant fand und auch... zumindest das Mindeste, wie man so schön sagt, Seagate bietet den Leuten an, deren Platte nicht mehr zu retten ist, dass sie die im Rahmen der Garantie eine kostenlose Datenrettung machen. Kann man nur hoffen, dass da noch viel zu retten ist. Findet man, wenn man einen Rechner hat, raus, ob man eine Seagate Barracuda? Es gibt Programme, die es im Windows anzeigen. Achso, so ist es nicht, dass ich irgendwie die Festplatte anklicke und Eigenschaften sage? Im BIOS steht es nur. Steht zumindest der Hersteller, ob da direkt... der Typ da noch dazu steht, das weiß ich nicht. Ja. Ja, aber ich hätte jetzt Bedenken, dass wenn ich einen fertigen Rechner kaufe, wie sie ja... Dass da so eine drin ist. Dass so eine drin ist. Ja. Aber das hätte wahrscheinlich in der Meldung gestanden, dass zum Beispiel alle Folio zu Siemens-Rechnern betroffen sind. Ja, das denke ich auch. Das denke ich. Ja, Seagate ist ja wahrscheinlich eher so ein Zubehörhersteller, als dass die... Das Seagate oder ist sehr bekannt für Festplatten. Was gibt es noch für Hersteller? Max Western Digital. Und Samsung. Maxtor, ne? Nee, wie heißt die? Maxtor macht aber auch Festplatten. Ja. Siehst du, da werde ich gleich mal die entsprechenden. Also, das betrifft nur 1 TB-Platten. Nein, es betrifft verschiedene Formen. Es muss die Barracuda-Serie sein. Aha, okay. Ja. Gut, dass ich mir keinen. Also, wenn ihr betroffen seid, es tut uns leid. Ja. Wir können nichts dafür. Unsere Gedanken sind bei euch und euren Daten. Wir sind in Gedanken bei euch. Ja. Sehr schön. Ja, mehr Themen habe ich eigentlich nicht. Naja, ich. Wollen wir noch Schnaps trinken? Ist ja schließlich die 66. Folge. Nee, wir können ja, was wir ja letztes Jahr gemacht haben, irgend so ein kleiner Raupenshake trinken. Ja, das war jetzt auch gerade wieder total aktuell. Genau, ich wollte gerade sagen, das hattest du ja am Anfang schon angeteasert, dass wir Thema Dschungelcamp noch haben. Ja. Zurzeit wieder im australischen Dschungel. Eine der besten deutschen Fernsehserien. Ich finde auch, also sehr unterhaltsam, gucke ich jeden Tag, stehe ich zu und das ist echt so, naja. Eine Sendung auf britischem Vorbild, ja, aber nicht mit britischem Humor, weil also die Moderationen sind sehr deutsch. Sind top geschrieben. Also ich muss sagen, sehr, sehr assoziativ geschrieben und ich finde die Moderation sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Die Leute da im Camp, da kann ich nichts zu sagen, die kennt man ja alle nicht. Nein, kennst du nicht? Nee. Sind so irgendwelche berühmten Leute. Ich weiß gar nicht, warum es heißt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich war ein Star, holt mich hier raus. Entweder so oder ich bin irgendjemand, holt mich hier raus. Genau. Nein, also es stimmt, in dieser Staffel kennt man einige wirklich nicht. Oder kannte ich vorher zumindest nicht. Doch, ich kannte Gunde Sambo. Ja, die kennt man ja wohl. Von Bim Bambino. Ja. Julia hat gerade, weil ich dreimal Gunde Sambo am Tag erwähne. Echt? Brauchen wir nicht gleich in die Sicht. Neulich, als ich mit René telefoniert habe, hat er mir auch gesagt, also Gunde Sambo, mein lieber Mann. Die hat ja eine ganz schön tolle Figur. Genau. Habe ich gerade nicht gesagt. Ich habe gesagt, die ist ziemlich alt. Und dafür hat sie aber eine gute Figur. Genau. Ja, dafür, dass sie alt ist, hat sie eine gute Figur. Die ist doch nicht alt. Die ist 66 Baujahr. Ja und? Nicht alt. Also 43 wird sie dann. Egal, produziert wird Gunde Sambo nicht, sondern die Sendung von Granada. Ach so. Ja. Eine Köln-Berliner Produktionsfirma, genau. Aha. Hat auch andere Sendungen gemacht, wie zum Beispiel? Ich sag dir mal, was die schon gemacht haben. Die haben gemacht Effenbergs Heimspiel. Wurde abgesetzt, genau. Effenberg ist übrigens auch immer Thema dort, ne? Nachdem in der letzten Staffel ja hier oder ich bin Jürgen der König Dres. Von Mallorca. Es gab auch vor der Staffel Gerüchte, dass Jürgen Dres und Ramona reingehen. Genau. Aber ich habe gehört, sie haben andere Termine zur selben Zeit gehabt. Ach, so wie schade. Ja. Verstehe ich aber nicht, wenn der immer gebettelt hat, dass er da hin will. Naja, du weißt auch nicht, was da erzählt wird, ob das alles so stimmt. Ja, dann haben sie gemacht die Sonja und Dirk Show natürlich. Mhm. Ne? Die ist ja auch nicht lange gelaufen. Ja. Ich glaube eine Folge oder zwei. Weiß ich nicht. Habe ich nie geguckt. Die Abzocker. Sat.1. Ja. Ist auch von denen. Alle Sendungen, die ich nie gesehen habe. Die Kocharena. Erfolgreich. Aber erfolgreich. Auf Vox wahrscheinlich. Ne? Das perfekte Promi-Dinner und das perfekte Dinner. Ja. Auch relativ erfolgreich. Ne? Unter Volldampf. Kochen haben sie voll ausgeschöpft, glaube ich. Ja, ist eher ein Spezialgebiet. Let's Dance. Ja, kommt bald wieder eine neue Staffel. Ja? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen. Aber ohne Harpe Kerkeling, soweit ich gehört habe. Harpe Kerkeling hat da mitgemacht bei Let's Dance? War das nicht Harpe Kerkeling? Ich weiß nicht, Harpe Kerkeling ist der dicke Mann. Dick ist er nicht. Hat der nicht moderiert? Ich würde sagen, ja. Ich weiß es nicht. Also, der wechselt doch zum ZDF, glaube ich. Ist der nicht schon beim ZDF? Ja, deshalb wird er nicht mehr bei RTL moderiert. Ja, und Mensch Markus. Ja, ausgenudelt. So, ausgewählte Sendung jetzt von der Produktionsfirma. Nein, die Sendung ist ausgenudelt. Ja, Mensch Markus, ja, ich finde auch hier... Die 13.3 und alles. Ja, das geht noch so, aber hier diese urlustig sein Sendung mit Anke Engelke. Lady Kra. Nein, die Ursendung. Dieser Wochenshow. Ja, fand ich. Ja, gut, das sind ja uralt voll. Ja, da fand ich Samstagnacht, was Jahre vorher lief, besser. Entschuldigung in Ingolf. Tut mir leid. Tut dir überhaupt nicht leid. Ja. Genau. Dritte Staffel ist es jetzt von dem Dschungelcamp? Die dritte? Ist es nicht schon die vierte? Haben wir 2004 jetzt angefangen? Da war Pause gewesen. Jahrelang. Dann kam 2007, 2008 und jetzt 2009? Denke ich mal. Oh, weiß ich nicht. Ja, wer waren die bisher in Dschungelkönige? Naja, hier Costa Cordales. Costa Rica. Ja. Und Costa Brava. Nein. Der Ross. Der Anthony. Ja. Und die eine, war die aus Berlin? Genau. Desiree Nick. Ja. Natürlich ist Desiree Nick aus Berlin. Ja. Das weiß ich auch mittlerweile. Ja, und wer wird jetzt Dschungelkönig? Na, hier der Dicke. Gundestambo. Nein. Ach, die wird. Ah, jetzt hab ich das gesagt. Ist okay. Okay. Nee, der Dicke bestimmt. Und jetzt denken bestimmt alle, wir haben total verkorksten Fernsehgeschmack, weil wir uns so eine Sendung antun. Entschuldigung. Und ich wette, dass diese Fernsehsendung wieder total erfolgreich sein wird. Ja, ist sie ja auch. Und sie wird keiner gucken. Bessere Quoten als die letzte Staffel. Was denn? Also bei uns ist hier bei den Moderationen immer Totenstille, weil diese... Also die man wartet echt, auf die Gags. Also sie sind super kreativ, ja. Muss man sagen. Definitiv. Sehr weit hergeholt. Und von der Assoziationsstärke kann schon fast mit Harald Schmidt Gags. Ja? Mit halt. Kannst du dich erinnern, wo man diese Harald Schmidt Gags damals, wo wir auch mitgeschrieben haben? Hm? Ne, wir hatten uns immer die Zeitung geholt, morgens. Genau, und dann so zu aktuellen Themen. Und haben, genau, da musste man, ach so was gewesen, man musste drei aktuelle Themen unterbringen, genau. Und musste jetzt eben diese drei Themen so miteinander verbinden und in lustiger Weise. Stimmt, haben wir geschrieben regelmäßig. Ja. Warum haben wir damit aufgehört? Weil die Sendung irgendwann nicht mehr kam. Ach stimmt, und dann brauchten die unsere Gags nicht mehr und dann genau. Haben wir halt aufgehört. Und dann haben wir einen Podcast gemacht, ja. Mit den Gags. Ja, nee, und diese Art und Weise der Verkettung von Dingen, die gar nicht miteinander zu tun hat, das machen die halt in diesen Moderationen sehr gut. Also ja. Die Sendung mag man halten von was man will und von dem Sendekonzept, aber die Moderationen sind astrein. Ja. Muss man gesagt werden. Big genau. Brother hingegen läuft nicht so. Was macht man? Nicht wirklich. Neuanfang. Reloaded oder weiß ich was. Ja. Big alles Brother, neu. Reloaded. Ja. Ja, alles neu. Hat wahrscheinlich auch nicht mehr Leute angezogen. Nee, nicht wirklich. Ich weiß gar nicht. Wann läuft das? Läuft das so Primetime? Ich glaube immer 19 Uhr oder so, ne? Hat auch keinen Ableger auf irgendeinem anderen Sender, war doch in den ersten doch, Sendungen. Auf Viva so, kommt es jetzt halt. Na gut, Viva ist ja einer der Sender, den man vielleicht doch nicht unbedingt. Wo man sich fragt, habe ich den überhaupt? Ja. Nee, aber ganz am Anfang lief er sogar auf RTL, ne? Auf der richtige RTL auch. Ach so, na gut, hat er dann den Sender gewechselt, ja. Na, oder halt im Pay-TV, 24 Stunden. Meinst du, das kaufen Leute? Außer du jetzt? Ich kaufe das nicht. Nee, also kostet immerhin 20 Euro jetzt mittlerweile. Ist das teurer geworden? Hm? Ja, dann weißt du doch Bescheid. Wie? Dann brauchen sie das Geld. Ja, natürlich. Also, aber es gibt genug Verrückte, die da 20 Euro für ausgeben. Nur für einen Sender wie RTL 2 kann das möglicherweise die Sendelizenz retten. Achso? Ja, weil du musst ja, wenn du eine Fernsehlizenz kaufst, kaufst du ja zum Beispiel Vollprogramm. Hm? Das heißt, du bist verpflichtet, 24 Stunden zu senden und es muss auch Eigenproduktion mit drin sein. Aber da weiß ich jetzt nicht im Detail, wie das vertraglich aussieht. Und ja, Endemol ist ja hier für Big Brother zuständig. Ne? Mhm. Liefert wahrscheinlich da kostengünstig Programm und so kann man wenigstens den Sender betreiben. Mhm. Naja, aber wenn es keiner guckt, nimmt es eigentlich. Ich sage nur, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Sehr gut. Gut. Dann ein schönes Schlusswort. Ich will noch ganz schnell wenigstens die öffentlich-rechtlich noch reinbringen. Nicht, dass man denkt, wir sind hier nur voll auf privat. Hm? Wie viele öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten gibt es? Wie viele öffentlich-rechtliche? Na, zwei große und von der ARD noch die ganzen dritten. Genau, jetzt werden einige Leute sagen, ich habe sowas wie MDR und RBB und Südwestrundfunk und so. Viele Leute wissen gar nicht. Das ist eigentlich nur die ARD und das ZDF gibt. ARD bedeutet? Anstalt des öffentlichen Rundfunks in Deutschland. Was heißt denn ARD? Entschuldigung, ich habe gerade Pause. Das ist Pause? Du hast uns nicht mal gesagt, was Stalker heißt. Wo es herkommt. Ja, nee, ARD, Arbeitsgemeinschaft öffentlichen Rundfunks Deutschland oder so heißt es, ne? Und die ARD besteht aus mehreren Landesanstalten, wie dem RBB, ja, für SWR, jedes für die SR Region und so. 1. Es sind genau 9 Stück. Ja. Und das Erste, was man fälschlicherweise ja für die ARD hält, ist nur das Gemeinschaftsprogramm. Das ist das Gemeinschaftsprogramm der Landesanstalten. Ja. So sieht es nämlich aus. Guck an. Jetzt habt ihr noch was dazugelernt. Wir haben jetzt diese ganze RTL-Geschichte. Da kommen die länderübergreifenden. Ausgeglichen, welche länderübergreifenden. Die Deutsche Welle gehört übrigens auch noch zur... ja, für ein Auslandsprogramm. Na, drei zur ARD. Ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Ein Verbund. Aha. Das wusste ich jetzt ja. Zum Beispiel. Arte, Deutschland, Frankreich. Ich dachte, Dreisat ist irgendwas im Süden von Deutschland. Nein, deswegen heißt er ja Dreisat. Aha. Drei Länder. Jetzt hättest du ja auch nicht öffentlich-rechtlich. Hättest du noch so viel gelernt jetzt. Ja. Dann gibt es ja noch den Kinderkanal, auch öffentlich-rechtlich. Ja. Und, na, wie gesagt, Arte noch, ne? Und jede öffentlich-rechtliche Anstalt, also jede ARD-Anstalt, ja. Oder fast jede ARD-Anstalt, hat ein Orchester. Aha. Fand ich sehr erstaunlich. Also der RBB jetzt noch nicht. Ich glaube, der hat kein Orchester. Nee, dem geht's ja so schlecht, ja. Nee, aber der hat dafür ein paar Radiosender und so. Also diese Anstalten haben dann bestehen eben aus Radiosendern, Orchestern und aus noch irgendwas. Ein Zirkus. Nee, keine Ahnung. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Nee. Und der Vorsitzende der ARD, wer ist das denn? Ah, da habe ich irgendwo gelesen. Wie läuft es? Wie das läuft, was? Na, der wird immer für ein Jahr gewählt. Also ist immer ein... der wird immer von einer Anstalt gestellt, von einer Landesanstalt. Jedes Jahr ein anderer. Letztes Jahr, genau, letztes Jahr war es gewesen der Fritz Raff vom SR. Hm. Und dieses Jahr ist es Peter Budgust vom SWR. Aha. Genau. Guck an. Ja, da haben wir noch ein bisschen Wissen vermittelt. Auf jeden Fall. Ja, fand ich jetzt total gut. Da wissen wir jetzt wieder alles. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wunschthemen habt, worüber ihr was wissen wollt, dann werden wir uns informieren. Und dann werden wir uns in der kommenden Folge darüber austauschen, würde ich sagen. Ja, da bin ich gespannt. Ja, das war jetzt wieder mal ein Podcast, der nicht in die Pause passte. Nicht in die Pause? Ach so, ja, von weil Axel. Der zu lang war. Genau, da müssen wir Axel mal rufen. Axel, du sollst vielleicht mal mit deinem Chef reden, ob du deine Pause ein bisschen verlängern darfst. Ja. Wenn nicht, reden wir mit ihm, wir kennen ihn auch ganz gut. Ja, und bevor wir aufhören, muss ich auch in dieser Folge mal deine Schwester nochmal grüßen. Du hast, du hattest mehr Kontakt mit meiner Schwester, ja. Richtig, ja. Gut, mehr wollte ich nicht sagen. Ja, sehr schön. Ach ja, stimmt, meine Schwester hört den Podcast. Echt? Hat sie dir nicht erzählt? Nein. Meine Schwester hört, glaube ich, den Podcast. Echt? Oh, dann grüße ich sie mal ganz herzlich. Nochmal. Ich habe eine total tolle Stimme am Podcast, da habe ich gedacht, nee, das war deine. Ja, nee, das konnte ja nur so sein. Ja. Dann laden wir sie nächstes Mal ein. Ich glaube nicht, das Babygeschrei möchte ich nicht hören. Das ist doch bestimmt ein ruhiges Baby. Schläft doch. Dann schläft es bestimmt ruhig, ja. Aber egal. Gut, okay. Wir werden wahrscheinlich diese Sendung nicht mehr erfahren, woher der Begriff Stalker kommt. Nein. Julia hat sich jetzt wie die neuen ARD-Anstalten zurückgezogen und ja, sorgt dafür, dass der Magen gefüllt wird. Dann, wenn wir niemanden finden, der das macht, demnächst während der Sendung recherchieren. Dann muss Julian. Dann macht das halt einer von uns, dann wechseln wir uns mal ab. Okay. Ja. Ja. Okay, alles klar. Dann lass uns jetzt schnell. Ach, jetzt doch, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil wir gucken jetzt noch ein bisschen privates Fernsehen. Erfolgskonzepte wie Schlag den Raab. Genau. Das machen wir. Und Julia war bestimmt froh, dass René jetzt mal eine halbe Stunde ruhig war. Sozusagen sich alles von der Seele geredet hat. Genau. Ja, Stefan, war schön, mit dir wieder mal ein bisschen geplauscht zu haben. Das ist ja dann jetzt, sobald das hier Mikrofon aus ist. Wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Sitzung. Ich freue mich, Stefan, wenn wir uns in der nächsten Sitzung sehen. Ja. Und ich habe schon so einige Sachen sehr gut verarbeitet. Ich danke für das Gespräch. Du machst Fortschritte, René. Danke. Du auch. Also, bis in zwei Wochen und komm gut durch den Winter. Genau, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.